kleiner Nachschlag noch, Titelstück aus der LP Interview Jahrgang 76. Auch das ist ein bisschen ein Konzeptalbum. Da gibt die Gruppe nämlich hin und wieder Auskunft über ihre Arbeit, ihre Ziele und ihre Erfahrungen. Es finden sich auf diesem Album sogar ein paar Gesprächsfetzen. Die Fragen werden von einem englischen Journalistenkollegen gestellt. Aber auf diesem Stück zum Beispiel findet sich dann auch die Zeile "Yes, we had troubled more than many." Ja, wir haben Ärger gehabt, mehr als viele andere. Was den Ärger angeht, sollte es dann noch viel schlimmer kommen. Gentle Giant gehörten nämlich zu den Bands, die von Punk und New Wave voll von der Seite erwischt wurden. An sich nicht verwunderlich, zwischen Gentle Giant und sagen wir mal den Sex Pistols sind ja auf Anhieb auch nicht viel musikalische Gemeinsamkeiten zu entdecken. Kleine Ironie der Musikgeschichte nebenbei, dass Ray Schulman von Gentle Giant dann später als Produzent der Sugar Cubes in Erscheinung trat. Und diese isländische Gruppe hat ja nun mit dem, was das Ethos angeht, doch mehr mit auch mit den Sex Pistols zu tun als mit Gentle Giant. Aber zurück in die 70er Jahre. Die Band war, wie gesagt, schwer irritiert. Der Zeitgeist spukte ihr quasi im Hirn herum. Und auf dem ersten Album, das unter diesem Eindruck entstand, The Missing Piece, da gab es dann tatsächlich den Versuch eines Punkstücks, beziehungsweise dessen, was Gentle Giant darunter verstanden. Beziehungsreicher Titel, wetten, dass ihr gedacht habt, wir könnten das nicht. Betcha thought we couldn't do it. Irgendwie konnten sie es auch nicht.